wacht auf, wacht auf. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Im dritten Teil beschäftigen wir uns inshallah mit der Reise der Seele. Der Reise der Seele. Und wir fangen an mit dem Hadith, den wir bereits erwähnt haben, wo im Zustand des Al-Ihtivar, in dem Zustand, wo man sich in diesem Todesschwebe befindet, wo der Gesandte Allah sagte, wenn die gläubige Seele die Dunya verlässt und sich zur Akhira begibt, ja, eine Zwischenwelt, steigen Engel vom Himmel herab mit strahlenden Gesichtern wie die Sonne. Und sie tragen mit ihnen Kaffern, ja, einen Sarg und Weihrauch aus Jannah, so dass er sie sehen kann. Dann steigt der Engel des Todes herab und setzt sich neben das Gesicht oder Kopf der sterbenden Person und sagt, o du gute, reine Seele, komm zur Vergebung Allahs und seinem Wohlgefallen. Der Engel des Todes wird die Seele sanft rufen, rauszukommen und verspricht der Seele, dass sie zur Vergebung Allahs kommt und seinem Wohlgefallen. Der Gesandte Allahs sagte, diese Seele wird so sanft austreten wie Wasser aus einem Hahn. Und für die böse Seele oder für die Käferseele, also für die Seele des Käfers oder für die sündige, gläubige Seele, wenn er die Dunya verlässt, kommen dunkle Engel mit Sarg, welches aus hartem Material besteht. Könnte auch vom, ja, mit hartem Material, könnte vom Höllenfeuer sein. Dann kommt der Engel des Todes herab und setzt sich zu seinem Kopf und sagt, oh du böse Seele, komm heraus zu Allahs Zorn. Wenn die Seele das hört, möchte sie den Körper nicht verlassen. Dann nimmt der Todesengel die Seele wie ein Stacheldraht oder ein Stachelast, welches aus nasser Wolle gezogen wird. Also wenn man das mal probiert, dann sieht man, dass es die ganze Wolle zerfetzt. Und die Muskeln und Nerven werden mitgerissen, weil die Seele möchte dort nicht gehen. Während diesem Stadium könnte der gläubige Seele Angst verspüren. Deswegen gibt Allah ihm die frohe Botschaft, wie in Surah 41, Vers 30. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht. Seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradies. Vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und hier wird er damit beruhigt, die Botschaft des Paradieses zu bekommen, im Zustand des Ihtivar. Und für die Kuffar sagt Allah, Surah 8, Vers 50, und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und sagen, kostet die Strafe des Brennens. Kostet die Strafe des Brennens. Und was die gute Seele angeht, wenn die gute Seele genommen wird, dann streiten sich die Engel darum, wer ihn mitnehmen darf. Und bringen ihn zum ersten Himmel. Also das ist jetzt die Reise der Himmel, der Seele. Wenn die gute, reine Seele genommen wird, dann streiten sich die Engel, jeder will diese schöne Seele haben, und sie streiten sich darum, wer ihn mitnehmen darf. Und bringen ihn zum Himmel. Und wenn sie an einer Gruppe Engel vorbeikommen, fragen diese, wessen Seele ist dies? Und die Engel sagen, und die Engel antworten ihnen, das ist die Seele von so und so. Und nennen ihn bei dem besten Namen. Und wenn sie einen Himmel erreichen, bitten sie um Erlaubnis, um Einlass. Janne. Und die Engel dieses Himmels tragen es dann zum nächsten weiter. Und so weiter, ja, ne? Bis er Allah erreicht. Allah wird ihm das Versprechen von Jannah vermitteln und dann sagen, nimm die Seele zurück zur Erde, denn von da habe ich ihn erschaffen und das ist, wohin sie zurückkehren und wieder auferstehen wird. Oder werden. Also die Seele mit der Ehre Allahs hinabsteigen, also sie wird geehrt sein. Wenn die gute Seele von Himmel zu Himmel, da kriegt sie schon die frohe Botschaft von Jannah. Und die Seele eines Käfers oder eines Sünders. Die Engel werden kommen mit einem Sarg vom Höllenfeuer. Und der Engel des Todes wird zu ihm sagen, O du böse Seele, komm zum Zorn Allahs und seiner Strafe. Also wird die Seele sich im Körper an jedem Nerv klammern. An jedem Nerv im Körper wird sich die Seele klammern. Der Todesengel zieht die Seele daraufhin raus. Und der Rasulullah sagte, dass dieser Schmerz wie ein Dornenast, der aus feuchten oder nasser Wolle gezogen wird. Und wenn die Seele rausgezogen wurde, stürzen sich die Engel auf sie und packen sie und stecken es ins Sarg. Und dieser Sarg, es hat einen stinkenden, verschimmelten Geruch. Jedes Mal, wenn es an eine Gruppe Engel vorbeikommt, verfluchen die Engel diesen und fragen, wer ist das? Und sie benennen ihn bei den schlimmsten, bei den schlechtesten Namen. Und wenn sie zum untersten Himmel gerufen, und wenn sie zum untersten Himmel kommen sozusagen, bitten sie um Erlaubnis. Aber die Tür wird ihnen nicht geöffnet. Sie kommen zum untersten Himmel und die Tür wird ihnen nicht geöffnet. Bei der anderen, bei der guten Seele wurde ihnen jede Tür geöffnet und so weiter und so weiter. Und dann sagt Allah, werft diese Seele in die tiefste Erde, also wird sie mit der Schande Allahs geworfen. Und jetzt befassen wir uns mit dem Grab. Das Grab. Uthman ibn Affan radiallahu anhu weinte immer, wenn er ein Grab sah. Und er wurde gefragt, wie kommt es, dass wenn das Grab erwähnt wird, du emotionaler, also du bist, wie wenn Jannah und Jahannam erwähnt werden. Und er begründete es damit, er sagte, weil wenn das Grab, also wenn der Zustand im Grabe gut ist, wird der Rest auch gut sein, also der restliche Verlauf, deine Abrechnung, das Stehen am Yawm al-Qiyamah und so weiter und so weiter. Und wenn es schlecht ist, ja, der Grab ist schlecht, ist schwierig und so weiter, dann wird das, was danach kommt, noch schwieriger. Und deswegen hat Uthman ibn Affan radiallahu anhu so geweint, als das Grab erwähnt wurde, sogar mehr wie wenn Jannah oder Jahannam erwähnt wurde. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist das Grab. Und das Grab, es ist dunkel. Das Grab ist dunkel. Eine Frau, ja, eine Sahabiya, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, pflegte die Moschee zu reinigen. Sie wurde krank und starb spät in der Nacht. Die Sahaba weckten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht, weil es spät war. Später fragte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach ihr und sie sagten, sie ist verstorben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte, warum er nicht gerufen wurde und er sagte, zeigt mir ihr Grab. Also besuchte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihr Grab und sagte, diese Gräber sind finster. Diese Gräber sind finster, aber Allah erleuchtet sie durch mein Gebet. Dieser Hadith ist in Bukhari. Und wenn du zum Grab zurückkehrst, wenn du zum Grabe zurückkehrst, ja, du verstirbst und bist im Grab, dann drückt er dich. Das Grab, das Erdrücken des Grabes. Rasulullah sagte, das Grab drückt, und wenn jemand davon bewahrt werden würde, wäre Sa'ad ibn Mu'ad radiallahu anhu. Und wer war Sa'ad ibn Mu'ad? Sa'ad ibn Mu'ad radiallahu anhu, er war meines Wissens nach, Allah alam, nur 7 Jahre ein Muslim. Er war nur 7 Jahre ein Muslim. Und er war der Anführer von einem Teil der Ansar. Und als er gestorben ist, hat der Thron Allahs gebebt. Als er gestorben ist, hat der Thron Allahs gebebt. Und zu seiner Janaza waren 70.000 Engel anwesend. Zu seiner Janaza. Und bei diesem Mann hat das Grab ihn gedrückt. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von dem Erdrücken des Grabes bewahrt werden würde, würde dieses kleine Kind bewahrt werden. Also ein Kind ist gestorben und da sagte, wenn jemand davon bewahrt werden würde, dann wäre es dieses Kind. Also das Erdrücken des Grabes ist eine Sache, die, mit der man nicht zu spaßen hat. Und die Fitnatul Qabr, die Versuchung des Grabes, also die Prüfungen und die Bedrängnisse des Grabes. Sobald eine Person ins Grab gelegt wird, erscheinen ihm zwei Engel. Da erscheinen ihm zwei Engel, die ihn befragen. Ihre Namen sind Munkar und Nekir. Sie steigen herab und schreien die Person an. Die schreien sie an und überraschen sie. Und die Konversation, also das Gespräch mit diesen Engeln, wird ja nicht freundlich ablaufen. Es wird nicht so ruhig ablaufen, dieses Gespräch mit diesen Engeln. Sie sind hart und sie sind stark und erwarten sofort eine Antwort von dir. Die schreien dich an, Jani. Ob du Mu'min bist oder ob du Kafir bist. Sie stellen welche Fragen? Sie stellen drei Fragen. Sie stellen drei Fragen. Die erste ist, man Rabbuk. Die zweite ist, wa ma dinuk. Und die dritte ist, wa man Nabiyuk. Und in diesem Leben, in der Dunya, bereiten wir uns bei Prüfungen oder Tests auf viele Fragen vor, auf 100 Fragen, auf 200 Fragen, vielleicht sogar auf 1000 Fragen. Und im Grabe erwarten uns nur drei Fragen. Und diese drei Fragen, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet oder dein Nabi? Und die Antwort des Gläubigen wird welche sein? Erstens, Allah. Mein Herr ist Allah. Zweitens, mein Dien ist Islam. Und drittens, mein Nabi ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah. Und danach kommt eine Stimme von oben, die sagt, mein Diener sagt die Wahrheit. Und das ist mit dieser gemeint mit der Ayah, Surah 14, Vers 27. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Und dieses Wort, dieses Qawlu Thabit, das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits, das ist gemeint, dieses Wort im Grabe, dass Allah erfestigt dich, wenn du im Grabe bist und gefragt wirst, wenn du ein Gläubiger warst. Und dieses Wort ist La ilaha illallah, yani, und Naam. Und wenn dem Heuchler die drei Fragen gestellt werden, wird er sagen, hä? Was? Ich weiß nicht. Ich hörte die Leute sagen und ich sagte es. Und danach zerschmettern die Engel ihn mit einem Hammer, der ihn zu Staub macht. Also die Engel schlagen ihn dann mit dem Hammer, so dass er zu Staub wird. Und Asma bint Abi Bakr, radiallahu anha, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Masjid stand und über die Fitna des Grabes redete, bis ein Aufruhr in der Masjid passierte. Also lautes Geräusch. Was war dieses laute Geräusch? Es war das Weinen der Sahaba. Es war das Weinen der Sahaba, dieses laute Geräusch. Rasulullah redet über die Fitna des Grabes und die Sahaba fangen an zu weinen und die Masjid wurde laut wegen dem Weinen, so dass Asma, radiallahu anha, die Tochter von Abu Bakr, nicht mal mehr die Predigt verstehen konnte. Und sie wartete daraufhin, bis die Stimmen sich beruhigten und fragte einen Mann neben ihr: Barakallahu fik, möge Allah dich segnen, was war das Letzte, was Rasulullah sagte? Und der Mann sagte dann, Rasulullah sagte, es wurde mir offenbart, dass ihr durch die Fitna des Grabes durchgehen werdet, ähnlich wie die Fitna von Dajjal. Und die Gefahren und Bedrängnisse des Grabes sind ähnlich wie die von Dajjal. Und er sagte, es gibt keine Fitna seit Adam a.s., die größer ist wie die Fitna von Dajjal bis Yawm al-Qiyamah. Und jeder von uns wird etwas Ähnliches im Grab durchmachen, als die Sahaba die es hörten, gab es den Aufruhr. Ja, da gab es diesen Aufruhr wegen dem Weinen. Und diese Umma wird Prüfungen in den Gräbern durchmachen. Und wenn nicht, wenn ich nicht die Befür also wenn Rasulullah nicht die Befürchtung gehabt hätte, dass wir unsere Toten nicht mehr begraben würden, da würde Allah bitten oder hätte Allah geboten oder gebittet, dass wir die Toten hören. Aber aus Angst, dass wir unsere Toten nicht mehr begraben, hat er diese Dua ja nicht gemacht. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt sogar was Interessantes. Er sagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht der Einzige war, der dies hörte, yani die Toten. Wir hörten, dass einige dies hörten und Leute, wie sie Tote sehen, die aus den Gräbern gekommen sind und geschrien haben und die Narben am Körper haben. Zum Beispiel, wenn du schläfst, ist die Seele vom Körper entfernt. Und manchmal ist der Traum so intensiv, dass der Körper sich mitbewegt. Manchmal ist der Traum so intensiv, dass der Körper sich mitbewegt. Sieht man ja so im Schlafwandler zum Beispiel. Und Ibn Taymiyyah sagt dasselbe über den Toten. Manchmal ist es so heftig, dass der tote Körper sich bewegt und die Engel rennen ihm dann hinterher. Die Engel rennen oder gehen ihm hinterher, um ihn zu nehmen. Na, aber das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt Dua zu den Toten machen darf oder dass wenn man bei den Gräbern steht, dass man denkt, dass die Toten einen hören. Nein, die hören dich nicht. Die Toten hören dich nicht und darfst sie um nichts bitten. Wenn du sagst, ja Allah, o Toter, bring mich Allah näher oder o Toter, geh und mach Schäfer bei Allah für mich und so weiter. Das ist eine Schirk, eine große Schirk, die einem aus dem Islam entfernt. Das war, wie gesagt, nur eine interessante Aussage von Ibn Taymiyyah, rahimallah. Und eine Beschreibung der Strafe im Grabe und der Lohn. Nach der Befragung im Grabe, nachdem der Gläubige die richtigen Antworten gegeben hat, kommt eine Stimme vom Himmel und sagt: Mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, so richtet sein Grab vom Paradies ein und versorgt ihn mit Kleidern vom Paradies und öffnet ihn ein Tor des Paradieses. Dieses Grab hat dann eine direkte Verbindung zu Jannah. Er kann seinen Platz in Jannah sehen. Also im Grabe wird dann sozusagen, sein Grab wird dann zu einem Garten des Paradieses sozusagen. Er kriegt die Kleidung des Paradies und die Einrichtung sozusagen. Und er kann seinen Platz im Paradies sehen, aber er kann es nicht betreten. Ja, er wartet im Grab sozusagen. Und dann kommt eine sehr gut aussehende Person und er, yani der Grabbewohner, sagt oder fragt sie: Wer bist du? Und er wird ihm sagen: Ich bin deine guten Taten und ich bin gekommen, um mit dir Zeit zu verbringen bis zum Tage der Abrechnung. Und ein Tabi'i sagte zu seinem Schüler, der 30 Jahre bei ihm gelernt hat: Sag mir, mein Schüler, was hast du gelernt? Der Schüler sagte sein Lehrer: Ich habe 8 Dinge gelernt. Erstens, jeder von uns hat Dinge oder Personen, die er liebt. Und manche verlassen einen in Dunya und manche im Grab. Das heißt, Jane, manche verlassen dich, manche Personen, die du liebst, verlassen dich während noch deiner Lebzeit. Also die sterben vor dir. Und manche im Grab. Jane, wenn du stirbst, dann sind die sowieso weg. Außer die guten Taten. Deswegen habe ich es mir zum Liebsten genommen. Ja, die guten Taten. Weil die Taten bleiben mit dir auch im Grabe. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er wird ein Fenster haben, also da wird ein Fenster haben, das Jannah zeigt und ein Fenster haben, das Jahannam zeigt. Und ihm wird gesagt: Dies ist dein Platz, wenn du kein Gläubiger gewesen wärst. Ja, im Höllenfeuer. Und dies ist, was du bekommen hast, wegen deinem Iman. Also, der sieht die Hölle und das Paradies. Und er wird sagen: Wenn er dies sieht, Also er würde sagen, wenn er das sagt, er würde sagen, Ja Rabbi, aqim as-sa'ah. O mein Herr, beginne mit der Stunde. Ja, er will ins Paradies, deswegen sagt er, Ja Allah, beginne mit der Stunde. So dass ich zu meiner Familie und Besitz gehen kann, sozusagen. Und die Dunya interessiert ihn dort nicht. So, was ist jetzt aber mit dem Käfer oder dem Sünder nach der Befragung, nachdem er befragt worden ist? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Ansprache vom Himmel wird gemacht, dass er ein Lügner ist. Also er wird Munkar und Nakir ihn fragen, wer ist dein Herr, deine Religion und dein Prophet? Und er wird sagen, hä, was? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, wie die Leute gesagt haben und ich habe es ihnen nachgesagt, ja. Und da kommt diese Ansprache vom Himmel und wird gesagt, dass dieser Mann ein Lügner ist. Oder diese Person, ja, gesagt. Ein Lügner ist. Und dann wird gesagt, statte sein Grab vom Höllenfeuer aus und kleide ihn mit der Kleidung vom Höllenfeuer und öffne ihn ein Tor vom Höllenfeuer. Somit sieht er das Höllenfeuer von seinem Grabe aus. Also man sieht, entweder man hat im Grab ein sozusagen ein Paradiesgarten oder ein Garten des Höllenfeuers in seinem Grabe. Und danach kommt eine hässliche Person zu ihm. Und er, ja, der Grabbewohner, sagt zu ihm oder fragt ihn, wer bist du? Welch eine böse Person du bist. Und diese Person wird ihm antworten, ich bin deine schlechten Taten und ich werde mit dir sein bis zum Tage der Abrechnung. Und diese Person hat auch einen abscheulich stinkenden Geruch. Und zwei Fenster werden ihm dann geöffnet. Eines zu Jannah und das andere zu Jahannam. Und zu ihm wird gesagt, also wegen dem Fenster von Jannah, das ist der Ort, wo du wärst, wenn du gläubig gewesen wärst. Also es bezieht sich auf den Käfer, ja? Weil der Muslim dein Sünder ist, er wird gegebenenfalls in die Hölle kommen, aber im Endeffekt danach ins Paradies. Also, na. Al-Muhim, auf jeden Fall, ihm wird gesagt, das ist der Ort, also wo das, wenn ihm das Fenster von Jannah gezeigt wird, er wird sagen, oder ihm wird gesagt, das ist der Ort, wo du gewesen wärst, wenn du gläubig gewesen wärst. Und ja, hieran sieht man, man leidet nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Du leidest dort auch psychisch. Weil dir wird dein Platz in Jannah gezeigt, den du bekommen hättest, wenn du gläubig gewesen wärst. Und das andere Fenster wird ihm auch gezeigt und er wird sagen, Ja Rab, la taqum as-sa'a. Mein Herr, lass die Stunde nicht beginnen. Mein Herr, lass die Stunde nicht beginnen. Und zur Frage, kann der Mu'min im Grabe bestraft werden? Imam al-Qurtubi rahimahullah sagt, wisse, dass die Bestrafung im Grabe nicht alleine für die Ungläubigen ist. Und es ist nicht nur für die Heuchler, sondern kann auch einige Mu'minin treffen für einige Fehler in ihren Taten. Ja, ne, zum Beispiel, also Fehler gemeint für einige Sünden in ihren Taten, ja, ne. Und jetzt erwähnen wir einige Punkte, was Gründe dafür sein könnten, dass der Gläubige bestraft wird. Erstens, ja, im Allgemeinen sind Fehler im Allgemeinen, also mit Fehler meine ich Sünde, also Sünde im Allgemeinen. Und jetzt besprechen wir ein paar Arten von Sünde. Zweite ist Diebstahl. Diebstahl. Es gab einen Diener von Rasulullah, der von der Ghanima Rulul machte. Also das heißt, von der Kriegsbeute hat er gestohlen. Rulul bedeutet ja, bevor die Kriegsbeute verteilt wird, dass man davon Gegenstände oder Sachen entwendet. Ja. Und er klaute ja, von dieser Beute und das hat ihm ja. Und dieser Hadith ist in Bukhari Muslim. Und das ist ein Grund für die Hölle. Und die Sahaba sagten sogar, über diese Person, der tot ist in Jannah. Da sagt der Rasulullah, nein. Er sagte, nein, der Mantel, den er am Tag von Khaybar nahm, also als Ghulul, verbrennt ihn im Grabe. Man muss sich überlegen, dieser Mann ist auf dem Schlachtfeld gestorben. Dieser Mann ist auf dem Schlachtfeld gestorben, aber weil er Ghulul machte, weil er von den Kriegsbeuten gestorben hat, bevor dieser verteilt wurde, einen Mantel, für einen Mantel wird er verbrannt im Grabe. Drittens ist die Tahara und Namima. Tahara, yani für die Reinheit, also wenn man nicht auf seine Tahara geachtet hat, und Namima, indem man falsche Sachen über die Gläubigen verbreitet hat, um Hass zwischen den Muslimen zu stiften. Und Rasulullah sagte, zwei werden nicht für Kabair bestraft. Und gemeint ist Wallahu alam, für zwei Dinge, die nicht schwer zu unterlassen sind. Also er ging an einem Grab vorbei und er sagte über diese zwei Gräber, diese zwei werden im Grabe bestraft für Dinge, die nicht groß sind. Also nicht schwer zu unterlassen, Wallahu alam. Und er sagte, der eine pflegte sich nach dem Geschäft, ja, ein Geschäft in dem Sinne von, wie sagt man, von dem Stuhlgang oder Uringang, ja, von dem Toilettengeschäft, pflegt er sich nicht zu reinigen und der andere pflegt er Namima zu verbreiten. Und deswegen werden im Grabe bestraft. Man muss ja sehr vorsichtig sein, was man über seine muslimischen Geschwister sagt und über seine Tahara, dass man sauber ist. Ja. Und viertens, fünftens und sechstens, Rasulullah drehte sich manchmal nach dem Fajr-Gebet um und fragte die Sahabe, ob sie geträumt hatten. Und er interpretierte ihre Träume dann. Eines Tages fragte er sie, habt ihr geträumt? Sie sagte, nein. Er sagte, ich träumte, wie zwei Männer runterkamen und mich bei der Hand nahmen und mich mitnahmen. Wir kamen an einem Mann vorbei, der saß und jemand warf ihm eine eiserne Hacke in seinen Mund und es zerfetzte seinen Mund und kam raus aus seinem Nacken. Also er hatte so ein eisernes Haken geworfen, es ging in seinen Mund und dann von seinem Nacken raus. Und zwei lange Haken gehen in seinen Mund und kommen von der anderen Seite heraus. Ich fragte sie, wer ist das? Sie antworteten mir nicht und nahmen mich weiter. Also gingen wir weiter und kamen zu einem Mann, der flach auf dem Rücken lag. Und ein anderer Mann beugte sich mit eisernen Zangen über dessen Kopf und steckte die Zange in einen Mundwinkel des Mannes und riss diese Seite des Gesichts, seine Nase und Auge bis zu seinem Nacken auf. Von hier bis zu seinem Nacken aufgerissen. Und tat das Gleiche dann mit der anderen Seite. Also mit der einen Seite hier bis Nacken und von da bis hier und das Auge und so, ja, das ganze Gesicht. Kaum war er mit einer Seite fertig, so war die andere Seite schon wieder in ihrem normalen Zustand. Also eine Seite gesunken und die andere war wieder normal. Dann wandte er sich wieder der ersten Seite zu, um das Ganze zu wiederholen. Ich fragte meine Gefährtin, Subhanallah, wer sind diese beiden? Sie sagten, geh weiter, geh weiter. So gingen wir weiter und kamen zu etwas, das einem Backofen ähnlich war. Rasulullah sagte, aus diesem Ofen kam ein lautes Geschrei und Gekreische. Wir schauten hinein und sahen nackte Männer und Frauen und eine Feuerflamme traf sie von unten und wenn die Flamme sie erreichte, schrien sie laut. Ich fragte meine Begleiter, wer sind diese? Sie sagten, geh weiter, geh weiter. Und so gingen wir weiter. Dann kamen wir an einen Fluss, so rot wie Blut. Rasulullah fügte hinzu, im Fluss schwamm ein Mann und am Ufer war ein Mann, der viele Steine gesammelt hatte. Der Schwimmer kam nicht an den Mann mit den Steinen heran. Der erste öffnete seinen Mund und der letztere am Ufer Jane warf einen Stein in seinen Mund, woraufhin er weiter schwamm. Er kehrte zurück und jedes Mal wiederholte sich dies. Also dieser eine Mann ist im Fluss aus Blut und er schwimmt die ganze Zeit, geht wieder ans Ufer. Also er will an Land sozusagen, schwimmt, schwimmt, schwimmt. Und einer steht am Ufer, hat mit Steinen und schmeißt die Steine. Das geht in seinen Mund, dann fliegt er wieder zurück. Schwimmt er wieder und dann geht er wieder im Mund und so geht das die ganze Zeit voran. Ich fragte meine Gefährtin, achso, ja, ich fragte meine Gefährtin, wer sind diese? Sie sagten, geh weiter, geh weiter. Und wir gingen weiter, bis wir zu einem Mann mit einem abstoßenden Äußeren, das ekligste Aussehen, das ich jemals gesehen habe. Neben ihm befand sich ein Feuer und er zündete es an und rannte darum drumherum. Ich fragte meine Gefährten, wer ist dieser Mann? Also wer ist dieser? Sie antworteten, geh weiter, geh weiter. So gingen wir weiter, bis wir an einem von üppiger dunkelgrüner Vegetation kamen, in dem alte Frühlingsfarben vorhanden waren. In der Mitte des Gartens befand sich ein sehr großer Mann und ich konnte aufgrund seiner Größe kaum seinen Kopf erkennen. Und um ihn herum waren so viele Kinder, wie ich noch nie gesehen hatte. Also, na. Ich fragte meine Gefährtin, wer ist das? Sie antwortete, geh weiter, geh weiter. So gingen wir weiter, bis wir an einem majestätischen, riesigen Garten kamen, größer und schöner als irgendeiner, den ich jemals gesehen habe. Meine Gefährten sagten zu mir, geh hinauf und steige hoch. Rasulullah erzählte weiter, so stiegen wir hinauf, bis wir an eine Stadt kamen, die aus goldenen und silbernen Steinen erbaut war. Und wir gingen zum Stadttor und es war offen und wir betraten die Stadt und fanden darin Männer, deren eine Körperhälfte so hübsch war wie der schönste Mensch, den ihr jemals gesehen habt. Die andere Körperhälfte war so hässlich wie der hässlichste Mensch, den ihr jemals gesehen habt. Also eine Hälfte war schön und die andere war hässlich. Und auch was Sheikh Al-Aulaki rahimahullah erwähnt hatte, der eine Garten, den Rasulullah zuerst gesehen hat, dieser ganz schöne, und der Garten darüber, der noch schöner war, das ist für die Schwerde. Sagt er. Meine beiden Gefährten befahlen jenen Männern, in den Fluss zu springen. Also diese halb hässlich, halb schönen Männer oder Personen, meine beiden Gefährten, sagt Rasulullah, hat diesen Leuten befohlen, in den Fluss zu springen. Es floss nämlich ein Fluss hindurch, also durch die Stadt, und sein Wasser war so weiß wie Milch. Die Männer gingen und tauchten darin unter, und als sie zu uns zurückkamen, war ihre Hässlichkeit verschwunden. Und sie waren schön geworden. Rasulullah fuhr fort, meinen beiden Gefährten zeigten nach oben und sagten zu mir, das ist dein Wohnort. Also der Wohnort von Rasulullah ganz oben. So sieht man wie ein Stern sozusagen. Also hat er so gesehen, sozusagen. Also sagten, das ist dein Wohnort der Jannatul Adn. Ich hob meinen Blick und sah dort ein Palast wie eine weiße Wolke. Meine beiden Gefährten erzählten mir, das ist dein Palast. Ich sagte zu ihnen, möge Allah euch beide segnen, lasst mich hineingehen. Sie antworteten, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, aber du wirst es eines Tages oder du wirst ihn eines Tages betreten. Ich sagte zu ihnen, ich habe heute Nacht viele wundersame Dinge gesehen. Was bedeutet dies alles? Also jetzt erklären die Begleiter ihm diese Sachen. Sie antworteten, wir werden es dir mitteilen. Der erste Mann, an den du vorbeikamst, dessen Kopf mit dem Felsen zerschmettert wurde, ist das Symbol eines Menschen, der den Koran auswendig gelernt hat und ihn dann weder rezitiert noch danach gehandelt hat, der das Pflichtgebet vernachlässigt hat, indem er es verschläft. Und der Mann, an dem du vorbeikamst, dessen Seiten des Mundes, der Nase und Auges von vorn nach hinten aufgerissen wurden, symbolisiert einen Mann, der am Morgen sein Haus verlässt und so viele Lügen erzählt, dass sich überall auf der Welt verbreitet. Und was ist das heutzutage? Die Medien zum Beispiel. Die Medien sagen das und das und das und verbreitet sich Ja, sie lügen über Muslime und das verbreitet sich durch die ganze Welt. Und jene nackten Männer und Frauen, die du in diesem ofenähnlichen Bau gesehen hast, sind die Männer und Frauen, die Unzucht betrieben haben, die Zina gemacht haben. Der Mann, den du im Fluss hast schwimmen sehen, ist derjenige, der Riba, der Zinsen verschlingt. Der Zinsen verschlingt. Und der Rest des Hadith, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich sage trotzdem, diese Person, die Rasulullah gesehen hat, wo diese ganz hässliche Person, das war Malik, yani der Wächter der Hölle, und die ganz große Person, wo die Engel um ihn herum gegangen, die Kinder um ihn herum gegangen sind, das war Ibrahim a.s. Der Hadith geht eigentlich weiter, ich habe es nur bis zu der Stelle geschrieben. Hadith ist in Bukhari. Der Hadith ist in Bukhari. Und über das Zinsen wollte ich noch zwei Dinge erwähnen. Über diesen Mann im Fluss, der geschwommen ist und der seine Strafe für Riba. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nur zwei Personen den Krieg erklärt. Hat nur zwei Personen den Krieg erklärt. Der erste ist derjenige, der sich mit einem Wali von Allah anlegt. Der erste ist derjenige, mit dem sich, der sich mit einem Wali von Allah anlegt. Und der Hadith ist in Bukhari. Aber bitte nicht mit diesem Sufi, mit diesem Verständnis der Sufis verwechseln, dass sie sagen, ja, mein Scheich, er muss nicht beten, er kann fliegen, er kann Donner schmeißen und was weiß ich, solche Sachen. Nicht verwechseln damit, bitte. Und zweite ist, die zweite Person, die Allah den Krieg erklärt hat, ist der Verschlinger von Riba. Ist der Verschlinger von Riba. Und Ibn Abbas sagt zu einer Ayah im Koran, wo Allah erklärt, wo Allah sagt, dass derjenige, der auf den Zinsen beharrt, sozusagen, oder Zinsen, dass Allah ihm den Krieg erklärt hat, sagt Ibn Abbas zu dieser Ayah. Am Yawm al-Qiyamah, wenn diese Person aufersteht, der Verschlinger von Zinsen, wenn sie aufersteht, dann steht sie auf wie jemand, der vom Shaitan geschlagen wurde. Also er steht auf und er springt herum, macht so, rennt herum, macht so eine merkwürdige Sachen. Wie jemand, der vom Shaitan geschlagen wurde. Und die Engel kommen zu ihm und werden ihm Waffen geben. Die Engel werden ihm Waffen geben und die werden ihm sagen, geh und kämpf mit Allah. So. Also wir haben hier einige Punkte gesehen, also einige Sünden, die eine Strafe mit sich ziehen. Jetzt kommen wir zu Schulden. Rasulullah sagte zu einem Sahabi, zahl die Schulden deines Bruders, denn es hält ihn ab von Jannah. Weiterer Grund ist, oder ihr gesagt, machen wir weiter mit, was schützt vor der Grabesstrafe? Jetzt haben wir einige Sachen gesehen, wir haben das Grab kennengelernt, die Fitna des Grabes und auch die frohe Botschaft im Grabe. Und jetzt, was schützt vor der Grabesstrafe? Was schützt vor der Grabesstrafe ist zum einen die guten Taten. Rasulullah sagt im Hadith, der Tote hört die Schritte der Anwesenden und dann umgeben ihn seine guten Taten. Das Salah, das Gebet kommt neben seinen Kopf, das Fasten kommt zu seiner rechten Seite und Zakat auf die linke Seite. Und die anderen guten Taten kommen neben seine Füße. Also wenn er zum Beispiel einen Angriff kriegt, sozusagen, zum Kopf, dann schützt sein Salah ihn und so weiter und so weiter. Also seine guten Taten schützen ihn. Das zweite ist die Isti'adha. Also es bedeutet die Zufluchtnahme vor der Bestrafung im Grabe. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Tashahhud macht oder ihr seid oder na, dann sucht vor vier Dingen Zuflucht. Wa'udhu bika min adabil fitne, wa'udhu bika min adabil qabr. Und ich nehme meine Zuflucht bei dir, ja Allah, vor der Grabesstrafe. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. So, und jetzt erwähnen wir noch, wer sind diejenigen, die diese Bedrängnis des Grabes nicht durchmachen? Wer sind diese Leute, die diese Fitna des Grabes nicht durchmachen? Zum einen, erstens der Shahid, der Märtyrer, der für Allah gestorben ist, ja, ne? Auf seinem Wege, auf dem Wege Allahs gestorben ist. Und damit man das nicht falsch versteht, auf dem Dschihad fi Sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Dem Shahid sind sieben Geschenke von Allah versprochen. Und hier erwähnen nur das vierte Geschenk. Er ist sicher vor der Strafe des Grabes. Hadith im Musnad Imam Ahmed, in At-Tabarani und At-Targhib wa-Tarhib, Seite 443, zweite Ausgabe. Ein Mann, Yani Sahabi, fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Wie kommt es, dass die Gläubigen durch die Bedrängnisse des Grabes durchgehen, aber der Schahid nicht? Und der Rasulullah antwortete ihm: Das Aufeinanderprallen der Schwerter über seinem Kopf ist genug Fitna für ihn. Und heutzutage gilt es auch für dasselbe wie ja, zum Beispiel Feuer oder Kugeln und so weiter und so weiter. Weil es heute keine Schwert verwendet werden, also die zählt auch ja nicht. Und der zweite ist derjenige, der als Murabit, der Murabit, der darin verstirbt. Wer ist der Murabit? Er ist derjenige, er ist in einer Position, wo er die Muslime verteidigt, ja, ne? Mit seinem Körper. Und das Wort kommt von Rabata. Rabata bedeutet gebunden. Warum? Weil der Murabit sich nicht von seiner Position, er kann sich dort nicht einfach so entfernen, ja, ne? Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jedem seine Taten enden mit dem Tod, außer für den Murabit. Allah lässt seine Taten wachsen bis Yawm al-Qiyamah. Seine Taten vom Murabit, wenn er verstirbt im Ribat, seine Taten enden nicht bis Yawm al-Qiyamah. Und er ist bewahrt vor der Fitna des Grabes. Und er ist vor den Versuchen des Grabes bewahrt. Und der dritte ist, dieser Hadith ist in Hassan. Wer am Freitag verstirbt, wer Jumu'ah, weil Yawm al-Jumu'ah stirbt. Rasulullah sagte: Jeder Muslim, der an einem Freitag stirbt, wird vor der Fitna der Grabesstrafe bewahrt. Taib, wir beenden mit dem dritten Unterricht, inshallah. Allah weiß am besten, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.